Der Angreifer stürmte auf die Bühne, auf der sich der Danziger Bürgermeister befand, und fügte dem Politiker nach bisherigen Informationen mit einem Kampfmesser 2 Stiche zu. Dabei verletzte er Paweł Adamowicz unmittelbar in der Nähe des Herzens. Die Motive des Täters sind bisher unklar, ebenso der genaue Tathergang. Mariusz Ciarka, Sprecher der Polizei in Danzig, sagte: Die Veranstaltung wurde von einem Sicherheitsdienst begleitet, der offenbar sehr schnell reagierte. Polizei war zum Tatzeitpunkt nicht vor Ort. Der Täter wurde festgenommen und auf eine Polizeidienststelle gebracht. Die Gala bildete den Abschluss einer jährlichen landesweiten Spendenaktion, deren Erlös in Spezialgeräte für Krankenhäuser fließt. Die Spendenaktion ist auch Gegenstand politischer Diskussionen. Vor allem Vertreter der rechtskonservativen Regierungspartei PiS haben immer wieder Vorwürfe gegen den Direktor der Aktion Jerzy Owsiak erhoben. Dabei ging es einerseits um die angeblich zu hohen Verwaltungskosten, andererseits um das von Owsiak ebenfalls organisierte Musikfestival Paul and Rock, das früher Haltestelle Woodstock hieß. Beim Festival treten vor allem peace-kritische Musiker und Vertreter des öffentlichen Lebens auf. Der schwer verletzte Bürgermeister Paweł Adamowicz gehört der Opposition an. Bei der Kommunalwahl im vergangenen Herbst besiegte er in der Stichwahl den peace-Kandidaten.